Erster, wenn in dem Land, das Jahwe, dein Gott, dir als Besitz gibt, ein getöteter Mensch auf dem Feld gefunden wird und niemand weiß, wer ihn getötet hat. Zweiter, dann sollen deine Ältesten und Richter hinausgehen und die Entfernung zu den Städten messen, die um den Toten herum liegen. Dritter, wenn die Stadt gefunden ist, die dem Toten am nächsten liegt, dann sollen die Ältesten dieser Stadt eine junge Kuh nehmen, die noch nicht gearbeitet hat und noch kein Joch getragen hat. Vierter, danach sollen die Ältesten dieser Stadt die junge Kuh in ein Tal führen, wo immer Wasser fließt und wo weder gepflügt noch gesät wird. Dort im Tal sollen sie der jungen Kuh das Genick brechen. Fünfter, danach sollen die Priester, die Söhne Levis, dazu kommen, denn Jahwe, dein Gott, hat sie ausgewählt, um ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen. Sie entscheiden auch über jeden Streit und jede Verletzung. Sechster, alle Ältesten dieser Stadt, die dem Toten am nächsten wohnen, sollen sich über der jungen Kuh, der im Tal das Genick gebrochen wurde, die Hände waschen. Siebter, und sie sollen sagen, unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen und unsere Augen haben die Tat nicht gesehen. Achter, vergib, Jahwe, deinem Volk Israel, das du befreit hast, und mache dein Volk Israel nicht verantwortlich für dieses unschuldig vergossene Blut. Dann werden sie von der Blutschuld befreit sein. Neunter, so sollst du das unschuldig vergossene Blut aus deiner Mitte entfernen, damit es dir gut geht, wenn du tust, was vor Jahwe richtig ist. Zehnter, wenn du in den Krieg gegen deine Feinde ziehst und Jahwe, dein Gott, sie dir ausliefert, so dass du Gefangene machst. Elfter, und du unter den Gefangenen eine schöne Frau siehst und dich in sie verliebst, so dass du sie heiraten möchtest. Zwölfter, dann bringe sie in dein Haus. Sie soll sich die Haare scheren und ihre Nägel schneiden. 13. Sie soll auch ihre Kleidung als Gefangene ablegen. Danach soll sie einen Monat lang in deinem Haus wohnen und um ihren Vater und ihre Mutter trauern. Erst dann darfst du zu ihr gehen und sie heiraten, damit sie deine Frau wird. 14. Wenn sie dir aber nicht mehr gefällt, musst du sie freilassen und darfst sie auf keinen Fall für Geld verkaufen. Du darfst sie nicht schlecht behandeln, weil du sie erniedrigt hast. 15. Wenn ein Mann zwei Frauen hat, von denen er die eine liebt und die andere weniger, und beide ihm Söhne gebären, sowohl die Geliebte als auch die weniger Geliebte, und der erstgeborene Sohn von der weniger geliebten Frau stammt, 16. dann darf er, wenn er seinen Söhnen sein Erbe gibt, dem Sohn der geliebten Frau nicht die Rechte des Erstgeborenen geben. Er darf den Sohn der weniger geliebten Frau, der der Erstgeborene ist, nicht übergehen. 17. Stattdessen muss er den wahren Erstgeborenen, den Sohn der weniger geliebten Frau, anerkennen. Er muss ihm einen doppelten Anteil von allem geben, was er besitzt, denn dieser Sohn ist der erste Beweis seiner Manneskraft, und ihm gehört das Erstgeburtsrecht. 18. Wenn jemand einen schlechten und ungehorsamen Sohn hat, der nicht auf die Ermahnungen seines Vaters und seiner Mutter hören will und ihnen auch nach einer Bestrafung nicht gehorcht, 19. dann sollen seine Eltern ihn packen und ihn zu den Ältesten seiner Stadt bringen, zum Tor seines Wohnortes. 20. Und sie sollen zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser unser Sohn ist schlecht und ungehorsam. Er will nicht auf unsere Ermahnungen hören, er ist ein Verschwender und ein Trunkenbold. 21. Dann sollen alle Leute aus seiner Stadt ihn zu Tode steinigen. So sollst du das Böse aus deiner Mitte entfernen, und ganz Israel soll davon hören und sich fürchten. 22. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, das den Tod verdient, und er zum Tode verurteilt und an einen Baum gehängt wird, 23. Dann soll sein Leichnam nicht über Nacht am Baum hängen bleiben. Du musst ihn noch am selben Tag begraben, denn ein Gehängter ist vor Gott verflucht. Du sollst dein Land nicht unrein machen, das Jahwe, dein Gott, dir als Besitz gibt.